Yeah. Was soll ich tun, bin schon seit 11 auf dem Parkdeck. Du schaust grad weg, als mir so langsam klar wird, dass dieser Abend bisher eigentlich erfolgreich war. Während wir plaudern und ich von dir Zeug erfahr, schau ich dir in die Augen, sie fangen zu leuchten an. Seh nur ich das? Was hat das zu bedeuten, Mann? Du fragst mich, was los? Warum sagst du nichts? Ich denk mir, wenn sie wüsst, wie schön sie gerade ist. Ich sag zu dir nichts, ich denke nach. Du fragst, worüber darf ich's erfahren? Ich erzähl ihr, wie sehr ich sie mag. Seit dem ersten Tag, als ich sie sah. Sie fing dann zu lächeln und ich erwidere es. Anstatt zu warten, wage ich es lieber jetzt. Halt die Hand an ihre Wange, komm näher. Schließ die Augen und sehe die Sonne und das Meer. Du bist mein Girl, weil du so hübsch bist. Manchmal ernst und manchmal verrückt bist. Geht's dir schlecht, nehm ich auf dich Rücksicht. Denn nur du allein machst mich glücklich. Got me feeling hyped like Tennessee. Yeah. Look like you might got the tendency to get me higher than a plane to see. So high, so high, so high, so high, so high. Whatever you're doing, keep doing what you're doing to me. Yeah, yeah. Ich ruf sie auf dem Handy an, fuck ob sie Zeit hat. Dabei schlag ich vor, dass man was zu zweit macht. Für sie geht's klar und 10 Minuten später mach ich mir Gedanken und halt es für einen Fehler. Bin mir nicht sicher, ob's das Richtige war, ob sie mich mag und ich ihr das Wichtige sag. Ich will mit ihr gemeinsam allein sein, doch es sieht aus, als ob ich daheim bleib. Nein, Junge, heute drückst du dich nicht. Zieh deine Sachen an und die Cappy ins Gesicht. Kumpel, du weißt, dass du bei ihr richtig liegst. Und wenn du auf richtig bist, weißt du, was ihr Blick verspricht. Sie ist keine von den Frauen, die mit jedem schläft. Sie ist eine Frau, die mit dir im Regen steht. Für dich da ist, wenn um dich alles dunkel ist. Die nicht nur dein Girl, sondern auch dein Kumpel ist. Boy, you don't know what you do to me. Got me feeling hot like Tennessee. Yeah. Look like you might got the tendency to get me higher than a plane to see. So high, so high, so high, so high. Whatever you're doing, keep doing what you're doing to me. So high, so high, so high.